Ich musste neulich einmal raus. Ich hatte nichts recht zum Essen zu Haus. Ich brauchte noch etwas Leinsamen und Butter. Da traf ich im Laden Martin Luther. Was dann nicht weiter verwunderlich war, weil ich ein Reformhaus war.